beim sich abzeichnenden nächsten Ernstfall erschweren. Denn in beiden Missionen haben sich schon wieder Hunderte von DDR-Bürgern eingefunden. In Agenturmeldungen ist von bis zu 1200 die Rede, für die nun die Zeit des Wartens beginnt. Auch das Polizeiaufgebot auf dem Zugang zur Bonner Botschaft in Prag konnte den Zustrom nicht stoppen. Aber der Weg ist schwieriger geworden. Das gilt auch für die deutsch-deutschen Kontakte, wie eine Meldung der amtlichen DDR-Nachrichtenagentur im Ostberliner Fernsehen am späten Nachmittag über einen Protest von Horst Neubauer im Kanzleramt belegt. Er wandte sich nachdrücklich dagegen, dass von verantwortlichen BRD-Politikern bewusste Falschdarstellungen über den Ablauf der Aktion vom 30.09. zum 1.10. in Umlauf gebracht werden. Botschafter Neubauer wies darauf hin, dass es sich um eine einseitige Entscheidung der DDR gehandelt habe, die ausschließlich aus humanitären Gründen getroffen wurde. Nicht zuletzt im Interesse von Kleinkindern. Diese Entscheidung war Bundesminister Seitas am Vormittag des 30. September durch den Leiter der ständigen Vertretung der DDR in der BRD, Botschafter Horst Neubauer, im Auftrage der Regierung der DDR mitgeteilt worden. Wenn der bei dieser Unterredung anwesende BRD-Außenminister Genscher nunmehr den Ruhm in Anspruch nimmt, durch angestrengte Verhandlungen in New York und anderswo die bekannte Regelung durchgesetzt zu haben, so entspricht dies schlicht der Unwahrheit. In den Gesprächen mit Bundesminister Seitas war darauf verwiesen worden, dass die DDR davon ausgeht, dass seitens der Regierung der BRD Schlussfolgerungen für den normalen, den internationalen Gepflogenheiten entsprechenden Betrieb in ihren Botschaften in Prag und Warschau gezogen werden. Dazu gab es eine entsprechende Abstimmung. Auch dies wurde von BRD-Seite nicht eingehalten. Botschafter Neubauer verwies Bundesminister Seitas darauf, dass dies auf DDR-Seite als grober Vertrauensbruch betrachtet wird. Er forderte nachdrücklich, dass die sich inzwischen wieder in den BRD-Botschaften in Prag und Warschau befindlichen DDR-Bürger aus den Botschaften verwiesen werden und in die DDR zurückkehren, wo sie ihre Anliegen vorbringen können, über die entsprechend bekannten Zusicherungen entschieden werden wird. Botschafter Neubauer betonte, dass vernünftige Lösungen auch bei schwierigen Fragen nur bei gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Verlässlichkeit gefunden werden können. Die Entwicklung ist insgesamt nicht neu. Seit Jahren suchen DDR-Bürger bundesdeutsche Vertretungen in Ostberlin und in Staaten des Warschauer Pakts auf. Sehr zum Ärger derjenigen, die sich um eine reguläre Ausreise aus der DDR bemühen. Aber viele dieser Zufluchtsuchenden wussten keinen anderen Ausweg mehr, weil ihre Ausreiseanträge zum Teil mehrmals abgelehnt wurden. Über den Weg über bundesdeutsche diplomatische Vertretungen der letzten Jahre informiert die folgende Kurzdokumentation von Uwe Eckhard Böttger. Einzelne Fälle von Flucht über diplomatische Missionen gab es, vor der Öffentlichkeit verborgen, schon immer und auch nach Öffnung von Bonns ständiger Vertretung in Ostberlin. Wirklich akut wurde das Problem im Jahr 1984, als sich erstmals hunderte DDR-Deutsche in den bundesdeutschen Missionen in Ostberlin und Prag drängten. Sie begaben sich bewusst unter den Schutz des Grundgesetzes, beriefen sich dabei auf die einheitliche deutsche Staatsbürgerschaft, die von der DDR und anderen Warschauer Paktstaaten, freilich für Deutsche aus der DDR, nicht anerkannt wird. So galt es zwischen Bonn und Ostberlin ein Modus vivendi, sprich eine pragmatische Lösung vor der Öffentlichkeit, zu finden. Zuständig auf Seiten der DDR war und ist dafür Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, Honeckers Mann für humanitäre Fragen. Was er seit 1984, also seit Bekanntwerden der Flucht in bundesdeutsche diplomatische Missionen, anzubieten hatte, lief immer auf die Formel hinaus: Straffreiheit bei Verlassen der jeweiligen diplomatischen Mission und wohlwollende Prüfung der Ausreiseanträge. Erst in diesem Sommer sah sich Vogel, natürlich im Auftrag der DDR-Führung, zu Korrekturen veranlasst. Ursache: Das Problem hatte ein bisher ungeahntes Ausmaß angenommen. Im August mussten die bundesdeutschen Missionen in Ostberlin und Budapest wegen Überfüllung geschlossen werden. Doch auch damit war der Massenansturm auf Budapest nicht zu bremsen. Konsequenz: Am 10. September öffnet Budapest seine Grenzen für Deutsche aus der DDR. Die Massenflucht beginnt. Zwei Tage vorher, am 8. September, hatten die Flüchtlinge in Bonns ständiger Vertretung in Ostberlin das Missionsgebäude verlassen. Vogel garantierte Straffreiheit und umfassende anwaltliche Betreuung bei Ausreiseangelegenheiten. Von wohlwollender Prüfung war keine Rede mehr. Eine ähnliche Offerte machte Honeckers Mann fürs Humanitäre auch in Prag, doch kaum einer ließ sich darauf ein. Seit Mitte September strömen dann täglich neue Flüchtende in die inzwischen geschlossene Bonner Mission in Prag und dann auch in Bonns Botschaft in Warschau. Rechtsanwalt Vogel muss erneut vermitteln. Am 26. September bietet er den mehr als 1000 Flüchtlingen in Prag und Warschau Straffreiheit und Ausreisegarantie binnen 6 Monaten, das bis dahin weitestgehende Angebot der DDR. Doch auch dieses Angebot wird nur von wenigen angenommen. Die Mehrheit wartet auf eine direkte Ausreise in den Westen. Die Flüchtlingszahlen schnellen weiter nach oben. Die Situation im Palais Lobkowitz der bundesdeutschen Mission in Prag nimmt immer dramatischere Ausmaße an. In übrigen Staaten Osteuropas durchsetzt, es werden bald Reformkräfte in der SED an die Spitze kommen. Da muss ich gleich mal nachhaken, Professor Seifert. Die Politiker im Westen rufen ja nun ganz gezielt nach Reformen in der DDR. Das ist ebenso allgemein formuliert wie richtig. Aber die Frage muss ja eigentlich lauten, wie müssen denn konkret Reformen in der DDR aussehen, die bewirken, dass die Bürger im Lande bleiben? Also die Frage ist völlig berechtigt. Allein nach Reformen zu rufen, ist zu wenig. Man muss ganz klar aussprechen, es können nur Reformen sein, die das stalinistische System in der DDR überwinden. Das heißt, das Planwirtschaftssystem muss durch Marktwirtschaft ersetzt werden und im politischen System muss echte Demokratie und Pluralismus einziehen. Das heißt also, Sie plädieren für einen Reformweg, der sozusagen nicht den Weg eines gewandelten Sozialismus, eines erneuerten Sozialismus anstrebt, sondern eines komplett reformierten Sozialismus. Verstehe ich das richtig? Ich würde überhaupt in diesem Zusammenhang nicht von Sozialismus sprechen. Das, was wir jetzt in der DDR hatten, hat mit Sozialismus nichts zu tun. Und was die Menschen in der DDR in ihrer Mehrheit wollen, ist ganz einfach in Verhältnissen zu leben wie die Deutschen in der Bundesrepublik. Wenn man solche Verhältnisse in der DDR auf dem Wege von Reformen schafft, werden die Leute bleiben. Wenn man sie nicht schafft, werden sie weiter weggehen. Da muss ich Sie natürlich fragen, welchen Stellenwert für Sie Reformbewegungen haben, wie das neue Forum, die sich ja jetzt in der DDR zu etablieren scheinen und die ja nicht eine Reform des Systems, sondern eine Reform im System propagieren. Ja, da muss man 2 Dinge sagen. Zunächst, alle solche Gruppen der Opposition, des Widerstandes, der Veränderung in der DDR genießen zu Recht großen Respekt. Man muss den Hut vor ihnen ziehen, vor ihrem Mut, denn sie gehen ein großes Risiko ein. Aber es ist trotzdem ganz klar, dass die Leute in der DDR in ihrer Mehrheit keinerlei Art von reformierten Sozialismus wollen oder einen erneuerten, sondern sie wollen von den sozialistischen Ideen nichts mehr wissen, weil das heißt für sie Stalinismus und Diktatur. Und davon laufen sie weg. Wer könnte denn, Herr Seifert, in einer künftigen Führung Reformen plausibel, effektiv durchführen? Jetzt reden wir mal über Personen. Also erstens müssen es Leute sein, die jetzt nicht in dem Politbüro sind, sondern es müssen jüngere Kräfte sein, die Bezirkssekretäre, Kreissekretäre der SED sind. Es muss sozusagen genau wie in der Sowjetunion frisches Blut auf allen Ebenen in die Führungskreise der SED einziehen. Man muss auch die anderen Parteien, die jetzt als Blockparteien ein kümmerliches Dasein haben, die muss man aktivieren, ihnen Möglichkeiten geben, als eigenständige Kräfte aufzutreten. Mit Namen würde ich zurückhaltend sein, das ist immer irgendwie spekulativ. Es gibt ältere und jüngere Leute, die sich äußern, aber es gibt sicher Hunderte und Tausende, die noch gar nicht namentlich hervorgetreten sind, die es in der SED und außerhalb der SED gibt. Die sehen, es geht einfach so nicht mehr weiter. Und man kann nicht darauf antworten, auf diese Entwicklung jetzt in der DDR, wie 1961 mit einem Mauerbau. Die Mauer ist da und man kann nicht neue Mauern schaffen. Das bringt keine Lösung. Man muss wirklich einen tiefgreifenden Wandel der DDR-Gesellschaft herbeiführen. Professor Seifert, vielen Dank nach Hamburg. Das Thema dieser Tage, meine Damen und Herren, steht auch an der Spitze des Nachrichtenüberblicks. Die DDR hat der Bundesregierung groben Vertrauensbruch vorgeworfen. Bonn halte sich nicht an Absprachen und Zusagen, so der Leiter der ständigen Vertretung der DDR in der Bundesrepublik Neubauer. Im Gespräch mit Kanzleramtsminister Seiters forderte Neubauer, die DDR-Bürger sollten jetzt aus den Botschaften gewiesen werden. Gegenüber dem ZDF äußerte sich Kanzleramtsminister Seiters zu den Vorwürfen. Ich habe bereits gestern Herrn Neubauer ins Kanzleramt einbestellt, um mit ihm Fragen zu besprechen, die mit der Durchführung der Ausreise zu tun haben. Ich habe eindringlich an die DDR appelliert, eine humanitäre Lösung auch für diejenigen zu ermöglichen, die jetzt in den Botschaften erneut sind. Ich habe mit allem Nachdruck zurückgewiesen, den Vorwurf, Absprachen nicht eingehalten zu haben, und die Zumutung zurückgewiesen, Menschen, die sich in der Botschaft aufhalten, aus der Botschaft hinauszuweisen. Für die Bundesregierung steht völlig klar Folgendes fest. Wir bauen keine Mauern um unsere Botschaften und wir weisen niemanden auf die Straße. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Drecker hat heute die DDR erneut zu Reformen aufgerufen. Auch eine doppelte Staatsangehörigkeit, von den Grünen heute vorgeschlagen, macht keinen Sinn. Was aber macht dann Sinn? Neue deutschlandpolitische Konzepte? Ein Deutschlandplan aller demokratischen Parteien? Ein Freiheitsvertrag mit der DDR? Ein Europaplan, den Genscher ins Gespräch brachte? Oder vielleicht zunächst ein Spitzengespräch Kohl-Honecker? Zum letzteren Vorschlag Bundeskanzleramtsminister Seiters. Ich kann nur sagen, dass selbstverständlich der Bundeskanzler bereit ist zu einem solchen Treffen, aber ich gebrauche die Formulierung ganz bewusst, wenn damit dauerhafte und weitreichende Verbesserungen der Lebenssituation der Menschen in der DDR verbunden sind und erwartet werden können. Wir haben ja auch in der Vergangenheit, und das lässt sich ja auch nachweisen, in vielfältiger Weise auf allen Kanälen Kontakte geknüpft, Kontakte ausgebaut, wir haben Gespräche geführt, nicht alles ist nach draußen getragen worden, aber wir haben doch diese schwierige Problematik wirklich so zu handeln uns bemüht, dass jetzt auch die Erfolge für die Menschen, das ist das Entscheidende, eingetreten sind. Und wir werden auch künftig das tun, was nötig ist. Aber ein Spitzentreffen zwischen dem Bundeskanzler und Herrn Honecker, das bringt nur Sinn, wenn die DDR wirklich zu weitreichenden und dauerhaften Verbesserungen der Menschen bereit ist. Zunächst einmal muss auf kleinerer Flamme gekocht werden. Der Dialog darf aber auch zu den jetzt Verantwortlichen in Ost-Berlin nicht abreißen. Wandel durch Abstand mag eine hübsche Formel sein. Und wer wollte und sollte als Demokrat zu Kommunisten nicht Abstand halten? In der Tagespolitik kommt man damit nicht weit. Dialog, das Miteinandersprechen bleibt wichtig, wichtiger denn je. Genscher als Resümee der letzten Tage am Samstag. Es hat sich auch hier gezeigt, dass es richtig ist, Gespräche nicht zu unterbrechen, sondern die Gespräche mit allen zu suchen, mit den Bürgern in der DDR, aber auch mit den Verantwortlichen. Ich habe solche Gespräche in New York geführt, mit dem Außenminister der DDR, aber auch mit dem sowjetischen Außenminister, mit anderen Außenministern. Es hat die Kontakte des Kanzleramtes gegeben und heute Morgen haben Herr Seiters und ich noch zweimal mit dem ständigen Vertreter der DDR gesprochen. Dialog, dabei muss es bleiben. Wenn wir in der Welt, wie sie sich heute darstellt, vorankommen wollen. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir jetzt noch energischer daran arbeiten müssen, dass wir ein Europa schaffen, das sich wirklich wieder auf sich selbst besinnt, das die Grenzen durchlässiger macht, das Reformen überall möglich macht. Denn es sind ja nicht in erster Linie materielle Gründe, die diese Menschen veranlasst, ihre Heimat zu verlassen. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass jeder sein eigenes Schicksal selbst in die Hand nehmen möchte. Und deshalb ist Reformpolitik das Entscheidende. Und Reformpolitik zu unterstützen, das ist zuallererst die Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland. Wir werden nicht müde werden, zu arbeiten für eine europäische Friedensordnung, für ein gemeinsames europäisches Haus, in dem der eiserne Vorhang rostet, wie der sowjetische Außenminister es gesagt hat, in dem er zerfällt, wie wir es uns alle wünschen. Wenn der bei dieser Unterredung anwesende BRD-Außenminister Genscher nunmehr den Ruhm in Anspruch nimmt, durch angestrengte Verhandlungen in New York und anderswo die bekannte Regelung durchgesetzt zu haben, so entspricht dies schlicht der Unwahrheit. In den Gesprächen mit Bundesminister Seiters war darauf verwiesen worden, dass die DDR davon ausgeht, dass seitens der Regierung der BRD Schlussfolgerungen für den normalen, den internationalen Gepflogenheiten entsprechenden Betrieb in ihren Botschaften in Prag und Warschau gezogen werden. Dazu gab es eine entsprechende Abstimmung. Auch dies wurde von BRD-Seite nicht eingehalten. Botschafter Neubauer verwies Bundesminister Seiters darauf, dass dies auf DDR-Seite als grober Vertrauensbruch betrachtet wird. Er forderte nachdrücklich, dass die sich inzwischen wieder in den BRD-Botschaften in Prag und Warschau befindlichen DDR-Bürger aus den Botschaften verwiesen werden und in die DDR zurückkehren, wo sie ihre Anliegen vorbringen können, über die entsprechend bekannten Zusicherungen entschieden werden wird. Botschafter Neubauer betonte, dass vernünftige Lösungen auch bei schwierigen Fragen nur bei gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Verlässlichkeit gefunden werden können. Bestrebungen, humanitäre Lösungen für politische Demonstrationen und Medienspektakel zu missbrauchen, verbauen den Weg für sachliche Zusammenarbeit. Auch die Tschechoslowakei hat sich mit ähnlichen Formulierungen dem Protest der DDR angeschlossen. Kanzleramtsminister Seiters wies die Vorwürfe zurück. Darüber hinaus wurde GSSR-Botschafter Spatzil ins Auswärtige Amt einbestellt, um seinerseits einen Protest der Bundesregierung entgegenzunehmen, nachdem bekannt geworden war, dass die tschechoslowakische Polizei versucht hatte, DDR-Einwohner von der Botschaft der Bundesrepublik fernzuhalten. Aus Bonn, Peter Hüllen. Die Anschuldigungen, die Horst Neubauer, der ständige Vertreter der DDR in Bonn, am Nachmittag bei einem Treffen mit Kanzleramtsminister Rudolf Seiters gegen die Bundesregierung erhoben hat, blieben natürlich nicht unbeantwortet. Dazu Minister Seiters. Ich habe mit allem Nachdruck zurückgewiesen, den Vorwurf, Absprachen nicht eingehalten zu haben, und die Zumutung zurückgewiesen, Menschen, die sich in der Botschaft aufhalten, aus der Botschaft hinauszuweisen. Für die Bundesregierung steht völlig klar Folgendes fest. Wir bauen keine Mauern um unsere Botschaften und wir weisen niemanden auf die Straße. Zuvor hatte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Jürgen Kroburg, dargelegt, warum sich die deutsche Botschaft in Prag entschlossen hat, Zufluchtsuchende aus der DDR in die Mission einzulassen, obwohl das Gebäude eigentlich wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist. Wir können niemanden vor der Tür stehen lassen. Dieses ist aus menschlichem Gesichtspunkt nicht zu verantworten, dass man Familie mit Kindern im Regen stehen lässt und die Botschaftstore sind geschlossen. Wir müssen unsere Verpflichtung auch gegenüber diesen Menschen aus humanitären Gründen wahrnehmen. Wir können uns der nicht entziehen. Wir haben deswegen das Tor aufgemacht, um vorübergehend Schutz und Betreuung vornehmen zu können. Der tschechoslowakische Botschafter in Bonn wurde unterdessen zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden ins Auswärtige Amt zitiert und auf Berichte angesprochen, nach denen Personen aus der DDR auf dem Weg zur deutschen Botschaft in Prag behindert wurden. Dabei wurde dem Diplomaten bedeutet, dass die Bundesregierung gemäß internationaler Gepflogenheiten auf freiem Zugang zu ihren Botschaften bestehe. Trotz aller Schwierigkeiten hofft man in Bonn, dass es möglich sein wird, für die DDR-Flüchtlinge in den Botschaften in Prag und Warschau eine sogenannte Nachfolgeregelung zu finden, damit sie ebenfalls in die Bundesrepublik ausreisen können. Auch Bundeskanzler Kohl, der sich gegenwärtig noch von einer Operation erholt, äußerte sich in diesem Sinne. Allerdings nicht persönlich, sondern durch Regierungssprecher Minister Klein. Ich hoffe, so der Bundeskanzler wörtlich, dass auch weitere Fragen humanitär gelöst werden können. Es liegt im Interesse der DDR, sich von der Entwicklung in ihren Nachbarstaaten nicht zu isolieren und sich ebenfalls für Reformen zu öffnen. Nur so kann den Menschen in der DDR die Aussicht auf ein freies Leben und eine menschenwürdige, bessere Zukunft gegeben werden. Minister Klein gab auch einen kurzen Abriss über die Vorbereitungen der Ausreiseaktion vom Wochenende und erklärte, seit Beginn des Zustroms von DDR-Zufluchtsuchenden in die ständige Vertretung in Ost-Berlin sowie in die Botschaften von Budapest, Warschau und Prag habe Bundeskanzler Kohl in laufendem Kontakt mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow gestanden. Über den Inhalt der Botschaften, die die beiden Politiker bis zum Wochenende ausgetauscht haben, wollte der Regierungssprecher zwar keine Auskunft geben, aber dennoch dürfte klar sein, dass die Ausreiseaktion der DDR-Flüchtlinge aus Prag und Warschau mit voller Rückendeckung Gorbatschows erfolgt ist. Ungefähr 2000 Menschen aus der DDR sollen seit der Massenausreise aus Prag und Warschau am Wochenende inzwischen wieder Zuflucht in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in der tschechoslowakischen Hauptstadt gesucht haben. Die GSSR-Behörden reagierten darauf mit dem Versuch, die Mission unzugänglich zu machen. Am Abend wurde bekannt, dass tschechoslowakische Polizei die Botschaft weiträumig abgesperrt hat und Flüchtlinge mit Gewalt daran zu hindern suchte, in die Botschaft zu gelangen. Inzwischen sind die Zugänge aber wieder frei, Walter Tauber berichtet. Der neue Zustrom von Flüchtlingen aus der DDR in die Botschaft der Bundesrepublik in Prag belastet zunehmend das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und der GSSR. Heute Abend versuchte die tschechoslowakische Polizei, die Zufahrtsstraße zur Bonner Botschaft etwa 400 Meter von der Mission entfernt abzusperren. DDR-Flüchtlinge durchbrachen jedoch die Absperrung und es kam zu einem Handgemenge mit der Polizei. Im Augenblick ist die Zufahrtsstraße jedoch wieder frei. In der Nähe der Botschaft sind jedoch starke Polizeikräfte unterwegs. Schon am Nachmittag war es zu einem Zwischenfall an der Gartenfront der Botschaft der Bundesrepublik in Prag gekommen. Ein starkes, dort stationiertes Polizeiaufgebot hatte versucht, einen DDR-Flüchtling, der über den Zaun der Botschaft steigen wollte, festzunehmen. Es kam zu einem Gerangel. Die Polizisten versuchten, den Flüchtling vom Zaun wegzuzerren. Dieser klammerte sich jedoch fest. Schließlich brachte ein Beamter der Botschaft den Flüchtling in die Mission. Am Abend hatte sich die tschechoslowakische Regierung deutlich verärgert über den neuen Zustrom von Flüchtlingen in die Bonner Botschaft in Prag gezeigt. Sie warf der Bundesregierung vor, mit der Aufnahme neuer DDR-Bürger in die Botschaft Abmachungen mit der DDR verletzt zu haben. Außerdem verstoße sie gegen internationale Abkommen. Wie viele DDR-Bürger sich gegenwärtig in der Botschaft der Bundesrepublik in Prag aufhalten, lässt sich nicht eindeutig sagen. Den ganzen Tag über kamen Flüchtlinge einzeln und in Gruppen und fanden in der Botschaft Aufnahme. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Zahl mittlerweile schon in Richtung 2000 bewegt. Jedenfalls erinnern die Bilder im Garten der Botschaft langsam wieder an die in der Zeit vor der Ausreise von fast 4000 DDR-Bürgern am vergangenen Samstag. Eines der Opfer der jüngsten dramatischen Entwicklung in der DDR ist der Ostberliner Anwalt Wolfgang Vogel. Er hat sich seit Jahren ebenso diskret wie letztlich erfolgreich darum bemüht, in, wie es immer so diplomatisch verklausuliert heißt, humanitären Angelegenheiten eine Regelung zu finden. Mit anderen Worten, als Mittelsmann zwischen dem DDR-Apparat und der Bundesregierung aufzutreten, wenn es darum ging, Menschen, die den entsprechenden Antrag gestellt hatten, zur Ausreise aus der DDR in die Bundesrepublik zu verhelfen. Jetzt ist es so weit gekommen, dass ausgerechnet dieser Mann den Kopf dafür hinhalten muss, dass der Staat DDR gegenüber seinen Bürgern jede Glaubwürdigkeit verloren hat. Nach einem Gespräch mit Staatssekretär Priesnitz vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, in dem es um die neuen Ausreisewilligen in Prag und Warschau ging, verwahrte sich Vogel, unterstützt von Priesnitz übrigens, gegen den Vorwurf, Zusagen, die er namens der DDR Ausreisewilligen gegeben habe, seien nicht eingehalten worden. Wenn man mich beschuldigt, das muss ich schon so sagen, eine Zusage nicht eingehalten zu haben, dann soll man Ross und Reiter nennen. Wer behauptet, muss beweisen. Das einfach so in den Raum zu stellen, das sollte auch auf Ihrer Seite nicht so ohne weiteres hingenommen werden. Ich habe Meldungen ganz pauschal gehört. Zusagen werden nicht eingehalten. Habe ich das eigentlich verdient? Die Frage ist sicher nicht unberechtigt. Unzufrieden mit den Zuständen in Ihrem Staat sind ja nicht nur jene Menschen, die aus der DDR in die Bundesrepublik kommen möchten, sondern auch jene, die bleiben wollen. In Ost-Berlin begann an der Gethsemane-Kirche eine Mahnwache von zumeist jungen Leuten, die gegen die Inhaftierung von Bürgerrechtlern protestieren. Und in Leipzig zogen nach dem jeden Montag stattfindenden Friedensgebet mehr als 10.000 Menschen durch die Straßen. Zu den neuen Demonstrationen aus Ost-Berlin Wolfgang Hauptmann. Gorbi, Gorbi und Freiheit, Freiheit, riefen die Demonstranten in Leipzig, nachdem sie versichert hatten, in der DDR bleiben zu wollen. Mehr als 10.000 waren es heute Abend, die nach der Friedensandacht in der Nikolaikirche durch die Innenstadt zunächst zum Hauptbahnhof und dann zur reformierten Kirche zogen, wo Sperrketten der Polizei und quergestellte Lastwagen die Straße versperrten. Teilnehmer berichteten telefonisch, die Demonstration sei zunächst friedlich verlaufen und die Sicherheitskräfte hätten sich zurückgehalten. Ein Teil des Zuges löste sich aber dann nicht auf, sondern bewegte sich bis in die Nähe der Thomaskirche, wo es anscheinend zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Wenigstens wurden Krankenwagen angefordert. In Sprechchören war vorher Solidarität mit der Reformgruppe Neues Forum bekundet worden. Man rief auch Nie wieder Chile und Freiheit, Brüderlichkeit. Die Teilnehmer an dieser Demonstration, der bisher größten zugunsten von politischen Veränderungen im Land, sangen die Internationale und das Bürgerrechtslied We Shall Overcome. Manchen schien es wie eine Wiederholung der Demonstration vor einer Woche. Nur drängten sich diesmal viel mehr Menschen im Zug und vorher schon hatten vorwitzige Leipziger gespöttelt, noch 4 Wochen solche Zuwachsraten und die Innenstadt gehört uns. Ebenso viele mahnten freilich zur Besonnenheit, denn viele DDR-Bürger haben Angst vor Repressalien nach dem 7. Oktober, wenn die großen Jubelfeiern zum 40-jährigen Bestehen der DDR vorüber sind. Nicht nur in Leipzig wurde heute protestiert, auch in Ost-Berlin. Kirchliche Gruppen begannen in der Gethsemane-Kirche im Bezirk Prenzlauer Berg mit einer Mahnwache für alle wegen ihres Eintretens für Reformideen Inhaftierten und Bestraften. Rund ein Dutzend junger Menschen zündete vor der Kirche Kerzen an und entfaltete ein Transparent, auf dem Einstellung der Ermittlungsverfahren und Aufhebung der Strafbefehle gefordert wurde. Von den Stufen der Kirche warfen sie Flugblätter auf die Straße, auf denen Urteile gegen politische Gefangene verzeichnet waren und die ankündigten, jeden Abend fänden jetzt Andachten in Gethsemane statt. Sie enthielten weiter die Sätze: Die gegenwärtige innenpolitische Krise kann mit polizeistaatlichen Methoden nur verschärft und in keinem Fall gelöst werden. Die größte Fluchtwelle seit dem Mauerbau zeigt, dass die Abschottung eines Landes von politischen Veränderungen in Europa nicht möglich ist. Die Polizei versperrte westlichen Korrespondenten den Zutritt zu den Straßen rund um die Kirche, ging aber zunächst nicht gegen die Mahnwache vor, die zum Schluss ihres Textes alle Sympathisanten vorsorglich aufgefordert hatte: Bringt bitte Kerzen, Blumen, Nahrungsmittel, Tee und Kaffee mit. Es klang so, als richte man sich auf eine Belagerung ein. DLF, kontrovers. Wir bleiben auch in dieser Rubrik bei den Facetten der innerdeutschen Besonderheiten. Evangelische Pastoren, die in den vergangenen Jahren größtenteils legal aus Polen, vor allem aber aus der DDR in die Bundesrepublik kamen und dafür ihre Gemeinden verlassen mussten, dürfen nach dem Willen der evangelischen Kirche in Deutschland zumindest mehrere Jahre lang keine Pfarrstelle übernehmen. Warum? Dazu über Kirchenrat Hermann Kalina vom Rat der EKD. Der Beruf des Pfarrers unterscheidet sich durch einige nicht unwichtige Dinge von anderen Berufen. Der Pfarrer wird in der Ordination nicht nur für die Gesamtkirche ordiniert, sondern wird anschließend in einer ganz bestimmten konkreten Gemeinde installiert. Die Gemeinde wird im Ordinationsvorgang an ihn, den Pfarrer, gewiesen und er an die Gemeinde. Und diese Zuordnung ist im Prinzip von keiner Seite beliebig kündbar. Und dies wird einem jeden, der Pfarrer wird, rechtzeitig deutlich gemacht, spätestens im Gespräch zwischen seinem Ordinator und ihm. Nun ist überhaupt nicht zu bestreiten, dass Pfarrer in und an ihrer Gemeinde scheitern können. Ob man als Einzelner einer beruflichen und menschlich schwierigen oder trostlosen gesellschaftlichen Situation ausgeliefert ist oder aber ob Frauen und Kinder mitleiden sieht und deren Schicksal mitverantworten muss, bringt schon große Fragen. Die evangelische Kirche in Deutschland hat immer auf diesen menschlichen Aspekt Rücksicht genommen. Das gilt ganz besonders für die Bedingungen in der DDR. Aber diese Rücksichtnahme bedeutet nicht, den Weggang eines Pfarrers aus der Gemeinde in sein eigenes Belieben oder sein eigenes Urteil zu stellen. Wir haben daher, wie ich glaube, verhältnismäßig humane Regelungen, die in solchen kritischen Fällen es meistens ermöglichen, einen Ausweg aus einer ausweglosen Situation zu suchen und zu finden. Heute lag dieses Paket dem Obersten Sowjet zur Abstimmung vor. Dass etwas getan werden müsse, sahen die Abgeordneten ein. Mit einem Streikverbot, gerade in einer Zeit, in der das Gesetz zur Legalisierung von Streiks diskutiert wird, konnten sie sich aber offenbar nicht anfreunden. Hermann Krause berichtet. Bis in den frühen Morgen hinein tagte ein Parlamentsausschuss des Obersten Sowjets um über einen vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Lew Voronin eingebrachten Vorschlag zur Lösung der Wirtschaftskrise zu beraten. Voronin hatte darin die Aussetzung von Streiks innerhalb der nächsten 15 Monate vorgeschlagen. Generalsekretär Gorbatschow hatte diesen Antrag unterstützt. Dennoch gelangte der Vorschlag nicht einmal zur Abstimmung, sondern wurde schon im zuständigen Ausschuss zur Fall gebracht. Wie zu erfahren war, haben sich mehrere Abgeordnete dagegen ausgesprochen, weil sie fürchten, dass auf diese Weise ein Präzedenzfall geschaffen werde, der es ermögliche, ähnliche Notstandsgesetze von Fall zu Fall zu erlassen. Außerdem wandten sich zahlreiche Parlamentarier gegen die Schuldzuweisungen von Seiten der Regierung, dass für die wirtschaftliche Misere im Lande allein die Arbeiter und die Arbeitskollektive verantwortlich gemacht werden. So hatte Voronin gestern erklärt, dass durch die Streiks 5 Millionen Arbeitstage insgesamt verloren gegangen waren. Die entstandenen Verluste liegen zwischen 1,5 und 2 Milliarden Rubel. Der Widerstand der Parlamentarier gegen den Vorschlag der Regierung, Streiks für 15 Monate auszusetzen, ist durchaus als ein deutliches Zeichen des wachsenden demokratischen Bewusstseins des Parlaments zu werten. So hatten die Abgeordneten auch kritisiert, dass weder die Partei noch die Regierung noch die Führungskader ihren Pflichten zur Gesundung der wirtschaftlichen Situation nachgekommen seien. Ein weiteres Argument in der Diskussion war auch die Tatsache, dass ein neues Streikgesetz, das vor der Sommerpause in der ersten Lesung behandelt wurde, jetzt zur zweiten Lesung ansteht. Darin sind Mechanismen vorgesehen, die bei Tarifauseinandersetzungen funktionieren sollen. Nikolai Grischenko, der Vorsitzende der Ständigen Kommission für Arbeit, Preis und Sozialpolitik, erläuterte, dass zum Beispiel nach einer 5-tägigen Verhandlungsperiode eine paritätisch besetzte Schlichtungskommission aktiv werden soll. Wenn sich jedoch Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht einigen, können sich beide Seiten an ein Arbeitsschiedsgericht wenden. Danach hätten die Arbeitskollektive als letztes Mittel zur Durchsetzung ihrer Forderungen das Recht zu streiken. In dem Gesetz werden Streiks eindeutig als ungesetzlich verurteilt, wenn sie das Leben oder die Gesundheit der Bevölkerung bedrohen. Verboten werden auch ausdrücklich Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Transportwesen, wie zum Beispiel bei der Eisenbahn oder